Augen auf News. Die Olympischen Spiele in London 2012. Ein Artikel von Die Friedenskrieger. In Anlehnung an die Arbeit von Rick Clay, der im August des letzten Jahres unter den mysteriösen Umständen ums Leben kam. Sein populärer Blog wurde ohne Vorwarnung aus dem Netz genommen. Es war für viele, die seine Artikel sehr schätzten, ein herber Schlag. Denn es war der erste, der auf die satanistischen Hintergründe in Bezug auf die Olympischen Spiele 2012 aufmerksam machte. Die Royal Münzprägestätte wusste schon vor Bekanntgabe der Spiele Bescheid, dass die Olympiade 2012 in London stattfinden würde. Das glauben Sie nicht? Wie kann es dann sein, dass Sie bereits 2004 eine Münze geprägt haben, auf der sich bereits ein Hinweis auf die Olympiade 2012 befindet? Werfen Sie doch mal einen Blick auf die 50 Pence Münze. Sie sehen zwei Kreise, die eine Uhr andeuten. Der eine Zeiger zeigt auf die 12 und der andere auf die 20. Daneben sind die Beine eines Läufers zu sehen. Ach, Sie denken bestimmt, das ist nur Zufall. Es kommt noch besser. Betrachten wir doch einmal das Logo, das für die Olympischen Spiele in London entwickelt wurde. Das Logo wurde von Wolf Olins entwickelt. Dieser ist Mitbegründer einer Werbeagentur, die ihren Sitz in London und New York hat. Diese Firma ist verantwortlich für die Werbung für Firmen wie zum Beispiel G Capital, Sony Ericsson, Unilever und Red. Das Unternehmen wurde in Camden Town, London 1965 vom Designer Michael Wolf und Werbefachmann Wally Ollins gegründet. Wolf verließ das Geschäft 1983 und Ollins im Jahr 2001, obwohl beide im Bereich Firmenbranding noch immer aktiv sind. Von 1965 bis Anfang der 1990er Jahre spielte Wolf Ollins eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Corporate Identity für viele große Firmen in Europa. Diese Firma ist die führende Kraft seit 1960, wenn es darum geht, CI-Strategien zu entwickeln. Man kann sehr gut selbst die Geschichte von Ollins verfolgen, wenn man ein wenig die Suchmaschine quält. Ein kurzer Blick auf die Website von Wolf Ollins zeigt, wie sehr er sich mit Zion verbunden fühlt. Ist es wirklich ein Zufall, dass das Olympiade-Logo neben dem mittig im Zentrum platzierten Wort Passion Verwendung findet? Man beachte in diesem Zusammenhang die Entstehung der Sprachen und die Zurückführung des Wortes Passion auf seinen Ursprung. Zion bzw. Sion, man denke an die Präreux de Sion, haben den gleichen Ursprung und kommen aus dem Hebräischen. Doch um nicht zu sehr vom Thema abzukommen, weiter im Text. Von den beiden Gründern geht die eigentliche Erfolgsgeschichte auf Wally zurück. Wally Ollins ist allgemein anerkannt als der erfolgreichste Werbefachmann, was Branding und Corporate Identity angeht. Googeln Sie selbst mal nach dem Namen und machen Sie sich schlau. Wally Ollins wurde am 19. Dezember 1930 geboren. Sein Vater Alfred Ollins und die Mutter Rachel Muskotzewitsch ebenso. Sie waren jüdische Immigranten, die 1896 nach Osteuropa flüchteten. Beim Googlen findet man des Weiteren heraus, dass Wallys Vater Freimaurer war und es scheint so, als sei Wally selbst einer. Da braucht man sich auch nicht mehr zu fragen, warum so viele Firmen um uns herum das allsehende Auge in Form eines Dreiecks, einer Pyramide etc. enthalten, wenn man bedenkt, dass Wally nebst Mitarbeitern verantwortlich waren für die CI-Entwicklung vieler großer erfolgreicher Unternehmen weltweit. Das ist die versteckte Symbolik, denn all diese Firmen sind miteinander verbunden. Die Designer hinter einigen der wichtigsten europäischen Corporate-Marken wurden und werden immer noch in esoterischer und okkulter Philosophie ausgebildet. Wally Ollins hat die Firma zwar bereits 2001 verlassen, es scheint jedoch, dass er einen perfekten Erben, der seine Gesinnung weiter vertrat und das Logo für Olympischen Spiele 2012 in London entwickelt hat. Besonders interessant wird das Ganze, wenn wir das Logo ein wenig auseinandernehmen und etwas modifiziert zusammensetzen. Und man glaubt es kaum, denn nun hat das Logo doch plötzlich eine ganz andere Aussage, oder? Das gleiche lässt sich übrigens auch mit dem Logo der Olympischen Spiele 2008 veranstalten. Hierüber sollten Sie wirklich sich einmal Gedanken machen. Betrachten wir doch jetzt einmal die Straßenkarte von London, insbesondere den Bereich der Straßen, die sich direkt neben dem Olympiagelände befinden. Hier ein Satellitenbild des Gebiets um die Olympischen Spiele 2012. Stratford in London ist der Gastgeber im Olympischen Dorf, das massive Erneuerung durch das Projekt erfahren wird. Werfen Sie nun einen Blick auf die Olympia-Website, auf der eine Google-Karte zu sehen ist. Auf den ersten Blick sieht es aus wie jede andere Karte auch, doch wenn man das Ganze etwas genauer unter die Lupe nimmt, findet man eine ganze Reihe an Straßen, die biblische oder mystische Namen aufweisen. Finden wir hier das neue Jerusalem? Zion mitten in London? Betrachten wir einmal die Details. Erstens, East Cross Road, eigentlich die A12 oder A2012, das Ostkreuz. Das orthodoxe Kreuz, auch als Crux Orthodoxa, das byzantinische Kreuz, das Ostkreuz und das russische Kreuz genannt, zeigt eine modifizierte Version des Patriarchkreuz. Zwei kleinere Querbalken, eins oben und eins in der Nähe des Bodens, zusätzlich zu den weiteren Querbalken. Beachten Sie, wie die East Cross Road ist auch ein Weg nummeriert mit A12. Das Vereinigte Königreich hat hunderte von Straßen und genau diese Straßen schneidet die A2012. Hierbei muss man wieder etwas zurückgehen. Zum Anfang, als die Buchstaben ihren Ursprung fanden. Das A steht für eine Pyramide mit einem Schlussstein. Sozusagen kreuzt eine Pyramidenstraße, heute die Hauptstraßen, die alle mit A bezeichnet werden und alle auf geopathischen Energielinien liegen. Eine Straße namens Ostkreuz, dem Kreuz, das auch viele Orden in ihren Signets verwenden. Zweitens, Carpenter's Road, die Straße von Josef. Drittens, Great Eastern Road, der große östliche Stern. Der Orden of the Eastern Star ist die größte Bruderschaft der Welt, in der sowohl Männer als auch Frauen beitreten können. Sie wurde im Jahre 1850 von Rob Morris gegründet, einem Rechtsanwalt und Erzieher, der sich offiziell als Freimaurer zu erkennen gab. Das Logo zeigt ein Pentagramm, das mit der Spitze nach unten zeigt. Das gleiche Symbol findet man übrigens auch im britischen Pass. Dort wird ein Chakrasystem abgebildet, auf dem das oberste und das unterste Chakra durch ein auf die Spitze gestelltes Pentagramm symbolisch verschlossen sind. Eine ähnliche Symbolik wie im deutschen Personalausweis. Wer sich ein wenig über die Wirkung dieser Symbole auf uns informiert hat, weiß, was sie bewirken sollen. Doch nun zurück zum Thema. Das Logo von The Eastern Star steht ebenfalls für die heidnische Gottheit Satan Saturn. Viertens, Angel Lane. Engel Gabriel, der Heilige Geist. Die Engel waren es, die Maria und Josef besuchten. Sie verkündeten die Geburt Jesu. Es war der Engel Gabriel, der Maria in Nazareth besucht hat und ihr sagte, sie würden Gottes Sohn gebären. Maria war eine Jungfrau und dachte, dies sei unmöglich. Da sagte Gabriel, nichts ist unmöglich mit Gott. Fünftens, Temple Mills Lane. Temple Mills waren die Wassermühlen der Tempelritter, der armen Ritter des Tempels von Salomon. Sechstens, Church Road, die Straße der Kirche. Obwohl dies nicht in diesem Kartenausschnitt gezeigt wird, kann man die Straße selbst leicht finden. Sie liegt direkt am nordöstlichen Rand des Komplexes, der seinen Namen von einer christlichen Kultstätte hat. Siebtens, der Veranstaltungsort Leytonstone. Der Veranstaltungsort der Olympischen Spiele 2012 ist zwischen Leyton und Leytonstone gelegen. Der Name Ley leitet sich ab von Leylines, was so viel wie Energielinie bedeutet. Womit wir einen weiteren Hinweis darauf erhalten haben, dass dieser Standort auf einen energetisch wichtigen Punkt liegt. Leylines, auch Drachenlinien, Drachenpfade oder einfach Leys genannt, sind Energielinien, die sich über die ganze Welt ziehen und ein Gitternetz rund um den Globus bilden. Auf ihn oder vielmehr auf Knotenpunkten wurden heilige Stätten, Kultplätze und später Kirchen errichtet. Unsere Vorfahren wussten, dass man die Energien dieser Leylines zum Guten und zum Negativen nutzen kann. Man nutzte sie als Energiequelle und sie waren heilig. Heute werden sie von den satanistischen Illuminati natürlich dazu verwendet, um das Negative zu verstärken. An Knotenpunkten der Leylines befinden sich sogenannte Vortexe, Wirbel, die heutzutage vermehrt negativ sind, da die Satanisten daran arbeiten, die Knotenpunkte weltweit mit negativer Energie zu füttern. Man betrachtet in diesem Zusammenhang den Turm im Dubai, der nicht ohne Grund auf einen Vortex platziert wurde. Die Leylines überziehen die ganze Erde mit einer Art Gitternetz und an ihren Knotenpunkten befinden sich, wie gesagt, die Energiewirbel, die es positiv zu machen gilt. An Orten, denen positive Energie wirkt, ist es viel schwerer, negative Aspekte zu verstärken als an Orten, die positiv sind. Leytonstone scheint ein immens wichtiger Ort für die Illuminati zu sein und sie überlassen, wie es scheint, nichts dem Zufall, was den Ort und die Umgebung der Olympischen Spiele 2012 in London angeht. Es handelt sich um einen mystischen und energetisch unheimlichen wichtigen Ort, der für ihren Plan 2012 ausgesucht wurde. Die Straßen enthalten biblische und Freimaurerreferenzen und warten wohl schon seit Jahren darauf, Teil eines majestätischen Rituals zu werden. Wer dies nicht für möglich hält, dass die Illuminati die Dinge über Jahre hinweg im Voraus planen, der sollte sich zum Beispiel Beispiel mal mit dem Mord an Diana und Dodi Al-Fayed, der Geburt von Prinz William, dem tausendsten Mitglied des britischen Hosenbandorden, der 2012 seinen 30. Geburtstag zusammen mit Queen Mums Diamantener Hochzeit feiert. Oder zum Beispiel den Anschlag auf den ex-deutsche Bankchef Herrhausen befassen. Britons spirituelle Wahrzeichen Stonehenge, Glastonbury und Avonbury liegen direkt übrigens alle auf den Leylines. Alles Orte, an denen sehr intensive Erdenergien wirken. Daher stimmt es schon nachdenklich, dass ein solcher Platz für die Olympischen Spiele 2012 gewählt wurde.